Seine Gegenwart ist hier und das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Der Tod in deinem Leben ist besiegt. Halleluja. Die Macht der Finsternis ist zum Ende gekommen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass jemand heute Morgen hier ist und du hast ein starkes, quälendes Problem schon über lange Zeit mit der Verdauung. Und Jesus sagt zu dir heute Morgen, die Macht der Finsternis ist zum Ende gekommen. Das Joch, das auf deiner Schulter lag, ist zerbrochen. Halleluja. Empfang seine heilende Kraft gerade jetzt. Oh, das Grab ist leer. Halleluja. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Die Person mit den chronischen Verdauungsproblemen, Schmerzen in der Verdauung, das bist du? Ja, okay. Du auch? Okay. Du auch? Okay. Du auch? Okay, stellt euch einfach daher. Halleluja. Danke, Jesus. Das Grab ist leer. Du bist auferstanden. Legt mal eure Hände auf den Verdauungstrakt. Halleluja, da wo die Probleme sind. Danke, Jesus. Das Grab ist leer. Oh. Die Macht der Finsternis ist nicht mehr auf dir, zerbrochen durch den Sieg der Auferstehung. In Jesu Namen. Zerbrochen durch den Sieg der Auferstehung. In Jesu Namen, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, Jesus. Oh. Ist jemand von euch, du hast Bakterien im Magen, Bakterien? Okay, ist nur, vielleicht, ist noch nicht nachgewiesen, aber... Okay, leg mal deine Hand da drauf, in Jesu Namen. Frei und los, leer. Leer von diesen Bakterien. Das Grab ist leer und was auch immer da in deinem Magen ist, leer von diesen Verursachern von Schmerzen, in Jesu Namen jetzt. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus. Danke, Jesus. Für deinen Sieg. Danke, Jesus, für deinen Sieg. Frei und los. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Danke, Jesus, das Grab ist leer. Danke, Jesus, das Grab ist leer. Jesus, touch your Lord. Jesus, touch your Lord. Halleluja, halleluja. Oh, lass uns den Sieg von Jesus rühmen. Halleluja. Danke, Jesus. Bis leer. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Auferstehungskraft, Auferstehungskraft in jede Not heute Morgen, Auferstehungskraft in jeden Körper, Auferstehungskraft in jede Seele, Auferstehungskraft in jedes Leben, auch jeden, der über Livestream zuschaut. Auferstehungskraft setzt sich frei in Jesu Namen. Auferstehungskraft. Verstehungskraft. Oh, wenn du ein körperliches Problem hattest, leg einfach mal die Hand auf die Stelle, wo das Problem war. Oh, Jesus. Auf Auferstehungskraft, Auferstehungskraft, Auferstehungsherrlichkeit, Auferstehungsherrlichkeit, Auferstehungsherrlichkeit, Auferstehungsherrlichkeit. Jesus, wir preisen dich. Kannst du ihn sehen, wie er über das Grab triumphiert hat? Über das Grab, das in deinem Leben vielleicht war, an einer bestimmten Stelle. Der Schmerz, die Not, was auch immer. Also, der Engel hat den Stein weggerollt und sich triumphierend darauf gesetzt. Da ist Sieg in dem Namen Jesus. Da ist Sieg in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Lass uns mit seinem Sieg verbinden, wenn wir jetzt dieses Lied singen. Halleluja, nimm das für deine Not, nimm das für dein Problem, in dem du gerade steckst. Nimm das auch vielleicht für die andere Person, für die du betest, wo du selber vielleicht keine Not hast, aber für andere Menschen. Nimm das einfach, nimm diesen Sieg des Namens Jesus. Nimm diesen Sieg des Namens Jesus. Halleluja. Halleluja. His name. Halleluja. Halleluja. Der Herr, der da genau gegenüber von mir steht, ja, genau hinten da, der schaut nicht auf mich. Du, ja, genau, wink mal mit deiner Hand. Ja, du, nee, der du dich jetzt umdrehst, genau, dich meine ich. Ich habe gesehen, wie du Fürbitte getan hast für eine Person, die dir stark auf dem Herzen liegt. Du, es war wie, auch selbst dein Lobpreis war wie Fürbitte auch. Ist das richtig? Stimmt es? Du hast für eine Person speziell gebetet. Ha. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Du hast für eine Person speziell gebetet. Streck mal deine Hände aus. Ja, du, genau. Streck mal deine Hände aus. Du hast für eine Person speziell gebetet. Und Gott sagt, ich habe dein Gebet erhört. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine Auferstehungskraft heute an diesem Tag, aber die durch das Leben dieser Person jetzt fließt. In dem Namen von Jesus, Herr, ich preise dich, Herr. Ich preise dich für dein Wirken, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, Auferstehungskraft, Herr, in dieser Situation. Oh, Auferstehungskraft, Herr. Halleluja. Oh, Auferstehungskraft. Oh, Shekarabasi, Karabasi, Karararara. Oh, Shekarabasi, Karararara. Oh, Shekarararara. Streckt ihr dreimal eure Hände aus, streckt ihr dreimal eure Hände aus, das ist die Auferstehungskraft von Jesus. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für deinen Geist. Halleluja. Ja, er hat euer Gebet erhört. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, er ist auferstanden. Halleluja, oh, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, oh, wir preisen dich, Jesus, oh, Halleluja, oh, danke, danke, Herr, danke, danke, dass du hier bist. Christine, ich sehe für dich, dass ein neuer Mantel, ein neuer Schub einfach in deiner persönlichen Zeit mit Gott auf dich kommt für Lobpreis und für Anbetung, wirklich ihn zu loben und zu preisen. Halleluja, streck einfach deine Hände aus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du ihre persönlichen Zeiten ganz neu beschenkst mit deiner Gegenwart, Herr. Herr, ganz neu beschenkst, Herr. Herr, mit der Präsenz von Engeln, Herr, ganz neu beschenkst mit deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, wir preisen dich. Danke, Herr, für den Geist des Lobpreises, der Anbetung und des Gebets, Herr. Oh, Geist des Gebets, fall auf sie, Herr, jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Ah. Der Auferstand ist hier. Streckt nochmal alle eure Hände einfach aus. Einfach in Anbetung ihm gegenüber, in Ehrerbietung ihm gegenüber. Er ist der Herr der Herren, Jesus. Wie vor 2000 Jahren. Als du aus dem Grab auferstanden bist, Herr, und die Frauen deine Füße umfasst haben in Ehrerbietung und Anbetung, Herr, so erfassen wir deine Füße heute Morgen, Jesus, Herr, in Ehrerbietung und Anbetung. Und wir sagen, Jesus, wir folgen dir, Herr. Wir wollen da sein, wo du bist, Herr. Wir wollen mit dir sein. Und wir wollen vereint mit dir sein. Gemeinsam mit dir. Du in uns, wir in dir. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Habt diesen Moment der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Gerade jetzt. Er ist in unserer Mitte. Er hat es zugesagt. Wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, das heißt sich ausrichten auf ihn, dann ist er in ihrer Mitte. Jesus, du bist hier. Danke. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Wow. Wir stehen auf heiligem Boden. Der Herr ist hier. Er ist auferstanden. Während du zu deinem Platz gehst und während du einfach jemand begegnest unterwegs, sag einfach zu ihm, der Herr ist auferstanden. Und dann, so wie schon die frühen Christen geantwortet haben, sag einfach, antwortet, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Okay, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen nochmal zu dieser Auferstehungsfeier. Herzlich willkommen alle, die über Livestream zuschauen heute an diesem Ostersonntag. Einige sind ja auch im Urlaub, wir sind mitten in den Osterferien dieses Jahr. Aber trotzdem, hey, so voll heute hier wieder. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus, für dein Wirken. Ja, es gibt ja diese berühmte Tradition des Osterlachens. Ihr seid gut, ihr fangt schon an zu lachen ohne Nachhilfe. Das ist. Ja, das ist gut. Hier musst du nicht mal einen Witz erzählen, damit die Leute ins Osterlachen kommen. Aber früher war es so üblich, dass die Pfarrer am Ostersonntag einen Witz erzählt haben, damit das Osterlachen hervorkommt. Aber ihr seid so gut drauf in der Freude im Herrn. Ihr braucht gar keinen Witz, aber ihr kriegt trotzdem einen, okay? Oder vielleicht sogar zwei, Halleluja. Also, erste geht so, eine Frau hat eine ganze Reihe von Freunden zum Essen eingeladen, bereitet das Essen zu und so weiter, die Freunde kommen und dann setzen sich alle zum Tisch und sie hat eine 6-jährige Tochter und bevor sie anfangen zu essen, sagt sie zu ihrer Tochter, ach Schatz, warum sprichst du nicht das Gebet, das Tischgebet, bevor wir zusammen essen? Die Tochter sagt zu Mama, oh Mama, ich weiß aber nicht, was ich da sagen soll. Und dann sagt die Mama, ach, sag einfach das, was du mich hast sagen hören, als ich gebetet habe. Die Tochter neigt ihr Haupt und sagt, oh Herr, warum habe ich nur alle diese Leute hier zum Essen eingeladen? Halleluja. Okay, der zweite Witz ist noch mehr ein Osterwitz. Und zwar, ein Mann ist mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter im Heiligen Land unterwegs und auf Reisen. Und wie es so kommt, die Schwiegermutter ist schon ziemlich alt im Heiligen Land, verstirbt sie. Und er muss zum entsprechenden zuständigen Beerdigungsinstitut dort in Israel gehen. Und er kommt dahin und sie machen ihm zwei Vorschläge. Sie sagen, entweder du kannst deine Schwiegermutter hier im Heiligen Land beerdigen lassen, kostet dich nur 150 Euro. Oder du kannst sie nach Deutschland verschiffen, kostet dich 5.000 Euro mit den ganzen Überführungskosten und so weiter. Der überlegt nur kurz und sagt, wir verschiffen sie nach Deutschland. Dann machen sie die ganzen Sachen fertig und so weiter. Und ganz am Ende sagt dann der Bestattungsunternehmer und fragt ihn, sagen Sie mal, es geht ja nur um Ihre Schwiegermutter. Warum sind Sie bereit, so viel Geld auszugeben, um sie nach Deutschland zu verschiffen? Und dann sagt er, wissen Sie, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Hier im Heiligen Land haben Sie schon mal einen beerdigt und der ist dann wieder auferstanden. Okay. Oh. Alle Schwiegermütter, oh, Diskriminierung, oh, oh. Sag mal, wenn du eine Schwiegermutter hast, ich liebe meine Schwiegermutter, okay? Preis den Herrn. Ich habe meine Schwiegermutter auch geliebt, sie lebt nicht mehr, aber sie war wunderbar. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, sag nochmal zu deinem Nachbarn, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Weißt du, Irina hat es schon am Anfang gesagt, die Auferstehung von Jesus ist eines der bestbezeugten Ereignisse der Weltgeschichte tatsächlich. Wenn du liest in der Bibel, Paulus schreibt davon, dass zu einem Zeitpunkt 500 Leute auf einmal Jesus den Auferstandenen gesehen haben, schreibt Paulus in seinen Briefen, 500 Personen, die es bezeugt haben. Dann die ganzen Jünger, die es bezeugt haben, die Frauen am Grab, da kommen wir heute noch dazu, alle die haben es bezeugt, dass er auferstanden ist. Und jemand hat mal zu mir gesagt, oder das habe ich schon öfters diese Frage gehört, ehrlich gesagt, von Leuten, die nicht gläubig sind und sie sagen, ja, aber was, wenn sie einfach diese Geschichte nur erfunden haben mit der Auferstehung und wenn sie einfach nur erzählt haben, dass er auferstanden ist, weil sie sich das so sehr gewünscht haben und weil sie vielleicht nachts einen Traum hatten und da haben sie das gesehen und dann haben sie sich so sehr gewünscht und deswegen haben sie dann einfach allen erzählt, dass er auferstanden ist. Und ich sage immer, weißt du, der beste Beweis für mich, dass Jesus auferstanden ist, sind tatsächlich alle diese Jünger. Weißt du, sie waren bereit, sich für diese Aussage, dass Jesus auferstanden ist aus den Toten, sie waren bereit, sich kreuzigen zu lassen. Sie waren bereit, sich zersägen zu lassen. Sie waren bereit, sich mit einem Speer durchbohren zu lassen. Sie waren bereit, sich ins Gefängnis sperren zu lassen. Sie waren bereit, durch alle diese Dinge durchzugehen. Glaubst du denn, dass ein Mensch für eine Lüge, für eine Story, die vielleicht nett ist und die vielleicht schön ist, aber von der er genau weiß, dass er sie nicht wirklich erlebt hat. Glaubst du denn, dass jemand bereit ist, für diese Geschichte solche Tode zu sterben? Glaubst du das wirklich? Für mich gibt's nichts, was plausibler ist, als diesen Zeugen. Verstehst du, das sind ja nicht irgendwelche Zeugen, die haben ja nicht irgendeinen Bestseller darüber geschrieben und sind reich damit geworden. Verstehst du, mit ihrer Story? Sondern Petrus wurde umgekehrt gekreuzigt. Andere wurden so rum gekreuzigt. Thomas wurde in Indien wahrscheinlich mit dem Speer und dem Schwert durchbohrt und so weiter. Glaubst du, sie hätten bis zum Ende an ihrer Aussage festgehalten, dass Jesus auferstanden ist? Wenn es nicht wirklich so gewesen wäre, wenn sie es nicht wirklich erlebt hätte, glaubst du, Thomas hätte sich umbringen lassen in Indien, wenn er nicht wirklich seine Hände in die Seite von Jesus gelegt hätte? Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Weiß den Herrn. Okay, und jetzt lasst uns reingehen in Johannes 20 heute, weil ich möchte heute gerne über eine Person sprechen, die dabei war, als er auferstanden ist, beziehungsweise die erste Person war überhaupt, die Jesus als den Auferstandenen gesehen hat. Und es heißt hier in Johannes 20, Vers 1, an dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das war die erste natürliche Reaktion. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, also Johannes, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüber bückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt gewesen war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger, also Johannes, hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Was sah er? Er sah das leere Grab. Und er glaubte, das heißt, ihm wurde bewusst, was passiert ist. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Bis jetzt hat noch keiner Jesus gesehen. Jetzt geht's weiter, Vers 11. Maria Magdalena aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Wir sehen nachher gleich, warum sie geweint hat. Sie hat geweint, weil der Leib von Jesus nicht mehr da war und sie dachte, er ist gestohlen worden. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Sie hat nur so über die Schulter geguckt. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Puh. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkünde den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Halleluja. Ihr Lieben, Maria Magdalena war eine sehr besondere Frau. Sie war eigentlich ursprünglich eine der Personen im Umkreis von Jesus, die am wenigsten für eine geistliche Karriere bestimmt waren. Ja, weil sie war belastet, sie war dämonisiert. Ja, Jesus trieb 7 Geister aus ihr aus, also war einiges drin. Sie war wahrscheinlich eine Hure gewesen, bevor sie zu Jesus kam. Aber Jesus trieb die Geister aus ihr und sie wurde frei. Und wir lesen in der Bibel, sie diente ihm zusammen mit den anderen Frauen, mit ihrer Habe, mit allem, was sie hatte. Das heißt, sie war immer bei Jesus, sie war immer nah bei Jesus, während er über diese Erde ging und seinen Dienst tat, war Maria Magdalena immer in der Nähe. Aber was sie ganz besonders macht, auch im Vergleich zu vielen anderen seiner Jünger, auch gerade den Männern, war, dass sie eine der wenigen war von seinen Jüngern, die am Kreuz immer noch dabei waren. Die meisten Jünger waren geflohen, Johannes war noch da, die Mutter von Jesus war da und Maria Magdalena war da. Noch 1-2 andere Frauen, glaube ich, auch, aber sonst ist von niemand bekannt, dass er dabei war. Vielleicht waren noch ein paar dabei, wir wissen es nicht. Halleluja, danke Jesus für die Technik. Okay, das heißt, sie war eine, die beim Kreuz dabei stand, die nicht von Jesus gewichen ist, als er in sein Leiden hineinging. Sie wollte, sie hatte intuitiv in ihrem Herzen, und das siehst du auch in dieser Ostergeschichte, das siehst du, sie wollte immer so nah wie möglich da sein, wo Jesus war. Sie wollte nah bei ihm sein, als er starb, und sie wollte nah bei ihm sein, als er ins Grab gelegt worden ist. Und als sie dachte, dass der Leichnam gestohlen wurde, wollte sie nah beim Leichnam sein und ihn sich holen. Das heißt, sie wollte, ob er lebte oder ob er gestorben war, sie wollte einfach nah bei ihm sein. Sie wollte an ihm dran sein. Ich persönlich glaube, ein wesentlicher Grund, warum sie tatsächlich die erste war, und sie ist in die Geschichte eingegangen, als die erste Person überhaupt, die Jesus als den Auferstandenen erkannt hat und gesehen hat, Warum sie die erste Person war, war, weil sie dieses Herz hatte. Sie hatte dieses Herz. Ich will da sein, wo Jesus ist. Ich will da sein, egal ob im Leben oder im Tod. Ich will da sein, wo Jesus ist. Ob im Leiden oder in der Herrlichkeit, ob in den Wundern oder in den Wirkungen der Kraft Gottes oder ob es im Leiden ist. Ich will da sein, wo Jesus ist. Und damit ist eigentlich Maria Magdalena im Natürlichen zu diesem Zeitpunkt, weil sie hat ja die geistliche Realität noch nicht verstanden. Sie hat ja den Zusammenhang nicht verstanden. Sie hat ja nicht verstanden, warum das alles so passieren musste und was dadurch auch letztendlich mit ihr passiert ist, hat sie noch nicht erkannt gehabt, bis der Heilige Geist am Pfingsten auf sie kam. Dann hat sie es mehr und mehr erkannt und sie wurde dann auch, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, sie wurde dann auch eine sehr wichtige Person, auch in der Urgemeinde. Sie ist wahrscheinlich in Ephesus schlussendlich gestorben, hat der Gemeinde gedient bis zu ihrem Tod, hat eine wichtige Rolle auch gespielt. Ja, sie wurde im Natürlichen zu einem Prototypen sozusagen, Maria Magdalena am Kreuz und am Grab, sie wurde zu einem Prototypen für das, was wir eigentlich alle im Geist bestimmt sind zu sein. Paulus hat es gesagt, Paulus wollte auch so jemand sein, im Geist. Ja. Er konnte es nicht mehr im Natürlichen. Jesus war schon auferstanden, als Paulus zum Glauben kam, der Heilige Geist war schon gekommen. Er konnte nicht mehr am leeren Grab stehen, er konnte ihn nicht mehr auferstehen sehen, er konnte ihn auch nicht mehr in den Himmel fahren sehen, er konnte ihn auch nicht mehr am Kreuz sterben sehen. Ob er da dabei war, wissen wir nicht, wahrscheinlich nicht. Er war wahrscheinlich nicht direkt dabei, aber wenn er dabei gewesen wäre, dann wäre er auf der anderen Seite gestanden auf jeden Fall, also auf der Seite der Gegner von Jesus, ja, nicht auf der Seite seiner Freunde. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, im Natürlichen dabei zu sein, so wie wir alle ja auch nicht die Möglichkeit haben, im Natürlichen dabei zu sein. Aber er sagte in Philipper 3, Vers 7 bis 10, er sagte, aber was auch immer mir Gewinn war, also was auch immer für mich eine gute Sache gewesen wäre, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und zwar um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Mit anderen Worten, Paulus sagte, ich will mich identifizieren mit Jesus in seinem Leiden und ich will mich identifizieren mit Jesus in seiner Auferstehung. Ich will dabei sein, ich will innerlich permanent dabei sein. Weißt du, ich will es nicht nur einmal erleben, sondern ich will permanent dabei sein. Ich will in ihm gefunden werden. Ich will, also Christsein ist ja nicht nur, ich lebe mit Jesus, sondern wirkliches Christsein bedeutet, ich lebe in Einheit mit Jesus. Ich lebe in Jesus. Ja, ich lebe, er in mir, ich in ihm, verschmolzen mit ihm. Das ist wahres Christsein. Das konnte Maria Magdalena zu diesem Zeitpunkt noch nicht leben, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war. Aber Paulus konnte es leben. Paulus sagte, genau das ist mein Leben. Ich will nah dran sein. Ich will in ihm sein. Ich will so nah wie irgend möglich dran sein. Ich will seine Auferstehungskraft erleben. Weißt du, Jesus ist nicht einmalig auferstanden, nur die Auferstehungskraft Gottes hat sich nicht einmalig freigesetzt an Ostern und jetzt denken wir 2000 Jahre lang immer wieder dran, sondern die Auferstehungskraft hat sich an Ostern erstmalig freigesetzt. Amen. Sag mal erstmalig. Und sie hat sich freigesetzt aus dem Tod heraus, aus dem Leiden heraus, aus dem Kreuz heraus, hat sich diese Auferstehungskraft freigesetzt. Und ich sage dir, bis heute setzt sie sich frei. Sie setzt sich frei aus dem Kreuz, aus dem Tod heraus, setzt sich die Auferstehungskraft von Jesus tausende, Millionen, Milliarden Mal immer wieder neu frei bis heute. Halleluja. Und zwar im Leben all derer, die wie Paulus sagen, ich möchte bei ihm sein, ich möchte in ihm sein, die wie Maria Magdalena sagen, okay, wenn er am Kreuz ist, dann bin ich beim Kreuz, dann bin ich am Kreuz. Wenn er im Grab ist, dann bin ich beim Grab. Wenn er auferstanden ist oder wenn sein Leib irgendwo weggetragen ist, dann will ich sein Leib holen. Ich will bei ihm sein. Ich will in Einheit mit ihm sein. So setzt sich die Kraft der Auferstehung in deinem Leben immer wieder neu frei. Amen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Weißt du, ich glaube, Maria Magdalena hat dieses Bild des Gekreuzigten, das sie ja live vor Augen gesehen hat. Ich glaube, sie hat es nie vergessen. Das hat sich in ihren Geist eingebrannt. Sie sah ihn da am Kreuz hängen, wie er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie hat damals nicht verstanden, dass er für diesen Moment von Gott verlassen sein musste, damit sie nie mehr von Gott verlassen sein müssen würde. Ja, das wusste sie zu diesem Zeitpunkt nicht, aber sie hat ihn das Schreien hören, sie hat ihn auch schreien hören oder rufen hören, es ist vollbracht. Und in meine Hände befehle ich meinen, in deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das hat sie ihn auch rufen hören. Ja, das hat sich eingebrannt in ihr Innerstes. Ich glaube, ihr ganzes Leben lang hat sie den Gekreuzigten vor Augen gehabt. Und gleichzeitig, glaube ich, hat sich eingebrannt in ihr Herz das leere Grab und der Auferstandene, zu dem sie Rabuni gesagt hat, der sie angeschaut hat und gesagt, Maria, was ist der Hammer? Also wenn du plötzlich ihn erkennst, wenn er sich dir plötzlich offenbart, wenn er dich anspricht ganz persönlich und sagt, hey, ich bin hier. Und sie wollte ihn natürlich sofort berühren, weil sie wollte immer nah bei ihm sein. Aber er sagt, nee, Moment, ich habe noch nicht mein Auferstehungsleib, das passt noch nicht, ist noch nicht gut. Später durften sie ihn ja dann, also er war ja kurz beim Vater gewesen und dann ist er ihnen wieder erschienen. Und dann durfte Thomas seine Hände in seine Seite legen und sie durften ihn berühren und sie haben mit ihm gegessen sogar. Ja. Petrus erzählt es sogar dann später noch in Caesarea, den Heiden im Haus des Cornelius. Er sagt, wir waren die Ersten, die mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war. Ja, ein Mensch, der nur ein Geist ist, mit dem kannst du nicht essen und trinken. Ja. Das heißt, er war real auferstanden. Ja. Das hat er ihnen damit bewiesen. Er hat ihnen ja gesagt, als sie gezweifelt haben, hat er gesagt, bring mir was zu essen. Wenn jemand isst, dann lebt er. Ja. Er wollte auf Nummer sicher gehen, dass sie es wirklich wissen. Ja, also hat er mit ihnen gegessen. Und ja, Maria Magdalena hatte all diese Dinge vor ihren Herzensaugen ihr ganzes Leben. Ja, sie konnte sagen, und das ist Psalm 16, Vers 8, wo es heißt, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Amen. Sie hatte den Herrn stets vor Augen. Sie hatte ihn vor Augen als den Gekreuzigten. Sie hat, weißt du, es gibt Zeiten, da ist es wichtig, dass du den Gekreuzigten vor Augen hast. Ganz besonders die Zeiten, wo vielleicht in deinem Leben etwas sich wie ein Kreuz in deinem Leben darstellt. Du musst ja nicht wieder gekreuzigt werden, nochmal gekreuzigt werden. Jesus wurde ein für alle Mal für dich gekreuzigt vor 2000 Jahren. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, die fühlen sich ein Stück weit, weißt du, wie so ein kleines Kreuz. Im Vergleich zu seinem Kreuz ist es alles ein kleines Kreuz. Aber es ist ein Kreuz und es ist ein Schmerz und es ist eine Sache in deinem Leben vielleicht, wo du durch Phasen durchgehst wo du vielleicht auch Dinge nicht verstehst, wo du vielleicht auch deine Seele rufen will, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, ich glaube, wann immer Maria Magdalena das zu späteren Jahren durch solche Situationen gegangen ist und sie ist mit Sicherheit durch solche Situationen gegangen, die Urgemeinde hatte nicht immer eine leichte Zeit, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war. Sie hatten starke Zeiten in der Herrlichkeit Gottes, aber sie hatten auch Zeiten des Leidens, wo ihr Anführer Jakobus zum Beispiel geköpft wurde und so weiter, Petrus im Gefängnis war und lauter solche Geschichten, Stephanus gesteinigt wurde. Sie hatten auch heftige Zeiten. Und ich glaube, wann immer diese heftigen Zeiten waren, dann hat Maria Magdalena sich an Jesus erinnert, wie er für sie am Kreuz hing. Und da hat sie verstanden gehabt, da hat sie durch den Heiligen Geist verstanden, ja, er hing da stellvertretend für mich. Er ist da durchgegangen, stellvertretend für mich am Kreuz. Und ich kann mein kleines Kreuz, das vielleicht momentan in meinem Leben ist, ich kann es in seinem großen Kreuz sehen. Ich kann es geborgen sehen in seinem großen Kreuz. Da ist es mit drin, da hing es mit drin. Deine Schmerzen, deine Krankheit, deine Not, was auch immer es ist, es hing mit drin in seinem großen Kreuz. Und dann kannst du dich daran erinnern an das Zweite. Aus dem Kreuz heraus erinnerst du dich an das Zweite, nämlich an das leere Grab. Jesus ist auferstanden in die Herrlichkeit Gottes. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters in der Herrlichkeit. Und deswegen wird auch dein Kreuz, weil du ihm nachfolgst und weil du bei ihm bist, wird auch dein Kreuz sich in Herrlichkeit verwandeln. Amen. Halleluja. Es wird so sein. Und ich glaube, das war diese Sicherheit, die Maria Magdalena ihr ganzes Leben lang nicht verlassen hat. Diese Sicherheit, ja, egal durch was ich durchgehe, mein Kreuz wird sich in Herrlichkeit verwandeln. Meine Wunden werden sich in Gold verwandeln. Ja, am Ende steht der Sieg. Ja, der Sieg, der die Welt überwunden hat, das ist unser Glaube. Halleluja, der steht am Sieg. Und diesen Sieg feiern wir an diesem Ostern. Halleluja. Und wir wollen, dass es die ganze Welt hört. Jesus hat gesiegt, er ist auferstanden, Halleluja, er sitzt auf dem Thron und er ist stellvertretend für uns durch das Kreuz durchgegangen, damit wir mit ihm in die Auferstehungsherrlichkeit gehen, Halleluja. Also Christsein heißt, im wirklichen Sinne heißt, Glauben heißt, sich identifizieren im Geist mit seinem Erlösungswerk. Identifizieren mit dem, was er getan hat. Identifizieren mit seinem Kreuz. Paulus hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber er hat nicht nur gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, sondern er hat auch gesagt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt. Und er hat uns mit sitzen lassen in himmlischen Orten. Amen. Das heißt, wir waren in ihm, als er gekreuzigt wurde, und wir waren in ihm, als er auferstanden ist, und wir waren in ihm, als er sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, und jetzt sind wir in ihm, in seiner Herrlichkeit, und wenn es noch manchmal ein Kreuz gibt in diesem Leben, dann wissen wir, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Amen. 2. Korinther 4, 17. Halleluja. Preist den Herrn. Gleichzeitig siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust, siehst du dich als gestorben an mit ihm, deinem alten Leben nach. Das ist auch eine wichtige Dimension. Dein altes Leben ist vorbei. Als er gestorben ist, bist du gestorben. Amen. Es einer ist für alle gestorben, heißt es, damit alle gestorben sind. Also bist du schon gestorben heute Morgen hier? Okay, wenn noch nicht, dann beten wir gleich nachher, dann passiert es. Halleluja, ist wunderbar, fröhliches Sterben. Halleluja. Weil, wenn du stirbst mit Jesus, stehst du gleichzeitig auf mit ihm. Er blieb ja nicht im Grab. Amen. Und die Zeit war sehr kurz zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung. Es waren nicht 3 Jahre, es waren 3 Tage. Amen. Nicht mal ganz 3 Tage, weil das eine ist am Nachmittag passiert, das andere am Morgen. Also von dem her eigentlich nur, ja, gerade mal 2 oder so. Wenn es gehört, 2,5, wie auch immer du es rechnest. Manche rechnen es ja so, dass die Auferstehung eigentlich schon begonnen oder passiert ist mit dem Sonnenuntergang am Sabbat. Ja, weil der Tag beginnt ja nach jüdischer Zeitrechnung immer beim Sonnenuntergang. Das heißt dann, und so feiern zum Beispiel auch die Orthodoxen bis heute in Jerusalem, in der Grabeskirche, feiern sie Samstagnachmittag die Auferstehung. Ja, weil sie sagen, als die Sonne unterging, ist er auferstanden, also feiern wir die Auferstehung zu diesem Zeitpunkt. Wie auch immer das jetzt ist, wie auch immer es jetzt war, da hat niemand Buch geführt damals. Offensichtlich war es Gott nicht so wichtig, dass wir es jetzt endgültig wissen. Aber auf jeden Fall war er nicht lange im Grab. Amen. Er war nicht lange im Grab, sondern er ist schnell auferstanden, so wie er gestorben war. Und genauso ist es so, in dem Moment, wo du dich mit Christus für tot erachtest, stehst du in dem Moment schon wieder auf zu einem neuen Leben. Christus in dir steht auf. Nicht du stehst auf, sondern Christus in dir steht auf und er ist dein neues Leben. Halleluja. Christus ist auferstanden in dir. Amen. Das heißt, heute Morgen feiern wir nicht nur, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren auferstanden ist aus dem Grab, sondern wir feiern auch, dass Christus auferstanden ist in dir. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, Christus ist auferstanden in dir. Und logischerweise, wenn er auferstanden ist in dir, dann lebt er auch in dir. Amen. Halleluja. Deswegen sagt das Wort Gottes, wer Jesus hat, der hat das Leben. Amen. Auferstehungsleben ist das stärkste Leben, das du dir vorstellen kannst. Also wie viele von euch haben schon mal in ihrem Leben erlebt, ich gehe davon aus, dass 99% das sagen können, weil du bist ja Christ, ja? Aber wie viele haben schon mal in ihrem Leben erlebt, dass du eine Situation hattest, die sich in irgendeiner Form wie Tod angefühlt hat? Und dann hast du die Kraft Gottes erlebt und dann hast du diese Auferstehung erlebt. Einfach, du hast erlebt, dass dieser Durchbruch kam, wie auch immer das gewesen ist. Wer hat es schon mindestens einmal erlebt? Okay, ja. Preis den Herrn. Ja, ich habe das zum ersten Mal vor 37 Jahren erlebt. Kurz nachdem ich mich Gott zugewandt hatte, habe ich zum ersten Mal in einer Situation erlebt, wo für mich eng war, wo für mich schwierig war, wo für mich dunkel war und wie Jesus mir durchgeholfen hat und den Sieg gegeben hat. Und ich weiß noch genau, wie dieses Gefühl war, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Es war für mich wie die Bestätigung, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Amen. Weil ich es erlebt habe. Und weißt du, und wenn du das erlebst, dann ist es so, in dem Moment, wo das Auferstehungsleben durchkommt in deinem Leben, wo plötzlich das Licht durchbricht, in dem Moment ist es so, wie wenn du ein Leben hättest, das du vorher gar nie gehabt hättest. Kennst du das? Also das ist wie wenn du, was weiß ich, stell dir vor, du warst 3 Tage in einem dunklen Zimmer eingesperrt und du kommst plötzlich raus in den Garten und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und was auch immer. Weißt du, das fühlt sich nochmal anders an, als sich der Garten und das Vogelzwitschern 3 Tage vorher angefühlt hat, bevor du in der Dunkelheit warst. Richtig? Das ist die Kraft des Auferstehungslebens. Und weißt du, dieses Auferstehungsleben, das möchte Gott über die ganzen Jahrhunderte, über die Jahrtausende bis heute immer wieder neu im Leben jedes Einzelnen freisetzen, der an ihn glaubt. Das ist unser Leben. Durch das Grab in die Auferstehung, durch den Tod in das Leben, durch das Kreuz in die Herrlichkeit. Das ist der immer wieder neu, weißt du, es ist immer wieder neu, das ist das Leben. Amen. Weißt du, das ist unser Leben hier auf der Erde. Eines Tages, wenn wir in den Himmel kommen werden, dann werden wir nur noch im puren Auferstehungsleben leben. Ich glaube, unsere Körper sind dafür, unsere irdischen Körper sind dafür gar nicht gemacht, deswegen wird man das gar nicht aushalten, ja. Und deswegen ist dieses Leben sozusagen ein Leben, das immer wieder neu das Auferstehungsleben zur Geburt bringt, sozusagen. Weißt du, das ist das, was Jesus seinen Jüngern befohlen hat, als er gesagt hat, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, die Auferstehungskraft ist zum Greifen nahe. Und dann hat er gesagt, und dann heilt die Kranken. Was ist das? Heilt die Kranken. Das heißt, setzt etwas von meiner Auferstehungskraft in die Kranken frei und sie werden erleben, dass sie gesund werden und sie werden die Auferstehung von Jesus erkennen und werden sie preisen. Amen. Und du erlebst die Auferstehungskraft. Halleluja, weil sie kommt aus dir hervor. Heilt die Kranken. Weckt Tote auf. Was ist das? Ja, das ist die Auferstehungskraft. Ist eigentlich klar, weißt du, warum haben manche Christen so ein Problem zu glauben, dass Jesus heute noch die Toten auferweckt? Also entweder die Auferstehungskraft von Jesus ist immer noch dieselbe wie vor 2000 Jahren oder eben nicht. Wenn sie nicht dieselbe ist, dann musst du Abstriche machen. Wenn sie aber dieselbe ist, dann ist sie immer noch die gleiche. Dann weckt sie auch heute noch Tote auf. Herr Paulus hat gesagt, wenn aber Tote nicht auferweckt werden, so ist euer Glaube nichtig. Amen. 1. Korinther 15, Vers 16 hat er gesagt. Ja, weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt inhaltsleer. Inhaltsleer, aber auch euer Glaube. Verstehst du, warum es unmöglich sein kann, dass diese ersten Zeugen gelogen haben, dass Jesus auferstanden ist? Eine Predigt zu predigen, ein ganzes Leben, sich für eine Predigt steinigen zu lassen, die inhaltsleer ist. Nichts, weißt du, keine Bedeutung. Weißt du, das Christentum ist nicht einfach nur eine humanistische Weltreligion, die Welt ein bisschen besser macht, sondern das Christentum steht und fällt damit, dass Jesus auferstanden ist. Und damit steht und fällt es mit der Auferstehungskraft, dass diese Auferstehungskraft in seinem Leib hervorkommen kann. Also deswegen hat Jesus diesen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und deswegen geht ihr jetzt hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist auch Auferstehungskraft, wenn Dämonen fliehen müssen. Amen. 7 Geister aus Maria Magdalena, eine Legion aus dem Gerasener und so weiter. Das ist Auferstehungskraft. Halleluja. Ihr Lieben, es ist an der Zeit, dass die Auferstehungskraft sich wieder ganz neu durch den Leib Christi auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa manifestiert. Weil nur diese Auferstehungskraft kann Leben aus Tod hervorbringen. Nur diese Auferstehungskraft ist wirklich die dauerhafte Power, um Dinge zur Lösung zu bringen, die menschlich gesehen nicht lösbar sind. Amen. Wir brauchen seine Auferstehungskraft. Und ich sage dir, wir alle sind Gefäße dafür. Also Maria Magdalena wurde zu einem Gefäß für die Auferstehungskraft. Ja? Paulus wurde zu einem Gefäß für die Auferstehungskraft. Warum? Weil sie nah dran waren. Nicht nur nah, sondern sie waren eins damit. Sie sind verschmolzen, immer mehr. Verschmolzen mit dem Gekreuzigten, verschmolzen mit dem Auferstandenen. Und so haben sie die Auferstehungskraft freigesetzt, wo immer sie hingekommen sind. Weißt du, das ist das, was Jesus prophezeit hat. In Johannes 7, 38 hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten heraus, werden diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für lebendiges Wasser, Auferstehungswasser, fließt aus dir. Weißt du, nicht weil du so powerful bist, sondern weil du so eins bist mit ihm. Amen. Weil Jesus durch dich kommt. Halleluja. Weil du dich bei ihm birgst. Weil du sagst, ich will da sein, wo er ist. Wenn er am Kreuz ist, dann bin ich am Kreuz. Wenn er im Grab ist, dann bin ich am Grab. Wenn er auferstanden ist, dann will ich sein Leib finden. Wenn er hinter mir steht und scheinbar der Gärtner ist, dann, aber er ist wirklich Jesus, dann will ich ihm die Füße küssen, dann will ich meine Hände um ihn schlingen, dann will ich einfach bei ihm sein. Amen. Da kommt die Auferstehungskraft hervor. Also Jesus ist die wandelnde Auferstehungskraft. Es gibt nicht irgendeine Kraft irgendwo losgelöst von unserer Einheit mit Jesus. Es gibt keine Auferstehungskraft losgelöst von der Einheit mit Jesus. Aber in der Einheit mit Jesus, weißt du, ist er die Auferstehungskraft. Deswegen ist er auch, weißt du, manchmal fragen Christen und sagen, ja, aber ich kann krank, oder sagen Christen, ja, ich kann aber nicht jetzt für die Kranken beten, weil ich bin gerade selber krank. Weißt du, dann wäre es ja deine Kraft, auf die es ankäme. Es kommt ja nicht auf deine Kraft an. Die Auferstehungskraft ist ja nicht deine Kraft. Solange du noch eine Hand hast, die du einem Kranken auflegen kannst, solange kann Gott die Kraft Gottes durch die Fliege lassen. Ja, ist buchstäblich so. Ja, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ein bekannter Voice of Healing Evangelist, William Branham, in den 60er Jahren, der vor der Zeit bei einem Unfall ums Leben kam, weil er auch am Ende seines Lebens ein bisschen in Irrlehre war, aber er war trotzdem immer noch gefüllt einfach mit dieser Auferstehungskraft von Jesus, und er ist ums Leben gekommen bei einem Verkehrsunfall, in dem er zusammen mit seiner Frau verwickelt war, und es war so, dass er nicht sofort tot war, sondern seine Frau war schon tot. Und er hat noch gelebt, aber er war natürlich schwerst verletzt, und er ist kurz darauf auch gestorben, aber er war schwerst verletzt. Aber in diesem Zustand der Schwerstverletzung hat er seiner Frau noch die Hand aufgelegt und hat sie zurückgerufen, und die Frau ist wieder aus den Toten zurückgekommen und hat weitergelebt, und er ist gestorben. Kannst du es sehen? Ich meine, das ist schon fast so wie bei Elisa mit den Totengebeinen. Ja, wo sie Leichen in das Grab von Elisa warfen, und die sind mit auferstanden. Ich meine, da kannst du nicht mehr sagen, das war die Kraft von Elisa. Und genauso wenig kannst du bei Branham sagen, das war seine Power, sondern es war einfach die Auferstehungskraft, die in jedem fließt, der eins ist mit Jesus, der in dieser Verbundenheit mit ihm ist, der in dieser Gemeinschaft lebt, der einfach bei ihm ist. Durch jeden fließt diese Auferstehungskraft. Warum haben die Apostel mit großer Kraft das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi abgelegt? Weil sie eben nicht nur eine Story erzählt haben, sondern weil sie damit verschmolzen waren, weil sie damit eins waren, weil sie darin gelebt haben, weil sie Jesus als den Gekreuzigten vor Augen hatten und weil sie Jesus als den Auferstandenen vor Augen hatten und weil sie Jesus als den Verherrlichten vor Augen hatten. Deswegen konnte Jesus in ihnen mit großer Kraft wirken, und es ist dieselbe Kraft, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es ist dieselbe Kraft, die durch dich wirkt, die durch mich wirkt, die durch jeden einzelnen Gläubigen wirkt, auch wenn du über Livestream zuschaust, sie wirkt durch dich, und sie möchte durch jedes Glied im Leib Christi wirken, egal zu welcher Kirche, egal zu welcher Gemeinde du gehörst. Die Auferstehungskraft will durch Bischöfe und Priester und Pfarrer und Pastoren und und Gläubige und Nonnen und Mönche und was weiß ich was und Diakone und egal wen, durch jeden Sohn, durch jede Tochter Gottes, in jeder Kirche und Gemeinde wirken in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wir in Zeiten gehen. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, wo ich gesehen habe, wie wirklich in unterschiedlichen Kirchen Erweckungsleben ausgebrochen ist. Und ich glaube wirklich daran, dass wir in diese Zeit hineingehen, wo wirklich die Kraft der Auferstehung in allen Kirchen und Gemeinden mächtig zum Durchbruch kommt. Seid ihr da dabei? Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Oh, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Realität deiner Auferstehung, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du nicht im Grab geblieben bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du ans Kreuz gegangen bist, Herr, dass du für uns gestorben bist, Herr, dass du stellvertretend in dieses Leiden hineingegangen bist, dass du es auf dich genommen hast, Herr. Aber wir danken dir, Herr, dass aus dem Leiden heraus, aus der Finsternis heraus, aus der Dunkelheit des Grabes heraus, Herr, sich die Auferstehungskraft zum ersten Mal vor 1995 Jahren freigesetzt hat, Herr. Und heute, 1995 Jahre später, nach der erstmaligen Freisetzung der Kraft der Auferstehung, sind wir hier ebenfalls als Zeugen. Und 90% der Leute, die hier im Saal sind, haben bezeugt, oder sogar 99%, ich weiß nicht genau, haben bezeugt, dass sie schon die Auferstehungskraft in ihrem Leben erfahren haben, Herr. Und so sind wir hier, um diese Auferstehungskraft freizusetzen, um diese Auferstehungskraft weiterzutragen. Wir sind hier, auch die, die über Livestream zuschauen, wir sind versammelt in einem Leib, Herr, versammelt, damit deine Auferstehungskraft, Herr, in dieser Zeit durch uns durchwirken kann, Herr. Herr, und während du einfach dieses Zeitalter zum Ende bringst, Herr, dass deine Auferstehungskraft sich freisetzt, wie nie zuvor in der Kirchengeschichte, Herr. Herr, wir glauben dir dafür, Herr, dass du sämtliche Kirchen, sämtliche Gemeinden, sämtliche geistlichen Leiter, sämtliche Diener Gottes, sämtliche Söhne und sämtliche Töchter Gottes in dieser Zeit durchdringst mit dieser Auferstehungskraft, Herr, die vom Kreuz her fließt, Herr, und als Ströme lebendigen Wassers, Herr, aus unserem Innersten hervorkommen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Das Lobpreisteam kann mal nach vorne kommen. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus, Herr. Wir identifizieren uns heute an diesem Tag. Wir identifizieren uns mit deiner Auferstehungskraft, Herr. Wir identifizieren uns mit dir, dem Auferstandenen, Herr. Herr, wir stehen an dem offenen Grab, Herr, und wir staunen und wir sagen, ja, er hat es wirklich getan. Er hat es wirklich vollbracht. Es ist geschehen. Und jetzt kann diese selbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, Herr, Herr, sie macht unsere sterblichen Leiber lebendig, Herr. Und sie wirkt durch uns und macht andere lebendig, Herr. Und sie wirkt durch uns und macht die Kranken gesund. Und sie wirkt durch uns und befreit die Gebundenen. Und sie wirkt durch uns und setzt die Gefangenen frei. Halleluja. Danke, Jesus. Sie wirkt durch uns und verwandelt Armut in Wohlergehen. Halleluja. Sie wirkt durch uns. Diese selbe Auferstehungskraft wirkt durch uns. Halleluja. Komm, streck dich einfach mal aus. Geh einfach mal rein in diese Kraft. Lass uns einfach gemeinsam singen und in diese Kraft hineingehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, come on. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Geist ausgießt ganz neu heute Morgen, Herr, auf deine Gemeinde, Herr, dass du deinen Geist ausgießt ganz neu auf dein Leib heute Morgen, Herr. Herr, danke, Herr, Herr, dass wir uns ganz neu identifizieren dürfen, Herr, mit dieser Kraft der Auferstehung, Herr. Herr, dass diese Kraft durch uns wirkt, Herr. Halleluja, Herr. Wir identifizieren uns mit dir, Herr. Wir wollen nichts anderes als eins sein mit dir, Herr. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Macht, Herr. Oh, danke, Herr, für deinen Geist, Herr. Danke für den Geist der Auferstehung. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass du uns erfasst mit diesem Geist der Auferstehung heute Morgen. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, mit deiner Kraft. Oh, mit deiner Kraft. Oh, mit deiner Kraft. lass es uns noch einmal singen und lasst uns dabei wirklich auch füreinander die Auferstehungskraft freisetzen. Leg einfach mal deine Hand auf die Schulter deines Nachbarn und lass uns einfach diese Auferstehungskraft freisetzen. Werden wir es einfach noch mal singen: In deiner Kraft, in deiner Kraft, in deiner Kraft. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du mit dieser Auferstehungskraft fällst, Herr, und durch die Reihen gehst, Herr. Oh, auf jeden Einzelnen, Herr. Oh, durch jeden Einzelnen, Herr. Durch jede Reihe, Herr. Auch über Livestream. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Auferstehungskraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Auferstehungskraft, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Auferstehungskraft, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, dass diese Kraft der Auferstehung durch jeden Einzelnen von uns fließt, Herr. Und wo immer wir hinkommen, Herr, können wir verkünden, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Und wir können deine Kraft weitergeben. Wir können die Kranken heilen, Gebundene befreien, Tote auferwecken. Wo immer wir hinkommen, kommt deine Auferstehungskraft hin, Herr. Hier sind wir deine Zeugen, deine Jünger. Oh, die in dir sind, bei dir sind, mit dir sind, eins mit dir sind, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir in dieser Kraft stehen dürfen, Herr. Dass wir in dieser Kraft gehen dürfen. Dass diese Kraft alles verwandelt. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und trotz allem, was du gehört hast, ist es noch so, dass du dich wie getrennt von dieser Kraft fühlst. Getrennt von der Auferstehungskraft von Jesus. Du fühlst dich noch wie weit weg. Es kann im Wesentlichen drei Gründe geben, warum das jetzt so ist. Entweder du hast noch nie wirklich Ja gesagt, ganz bewusst mit deinem Herzen, noch nie Ja gesagt dazu, dich mit Jesus zu vereinigen, weil das bedeutet, sich zu bekehren zu Jesus bedeutet, ihn aufzunehmen. Das heißt, sich mit ihm zu vereinigen. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und vielleicht hast du ihn noch nie aufgenommen in deinem Leben. Halleluja. Bitte jetzt niemand umherlaufen, sondern schließt einfach alle eure Augen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Einige müssen hier gerade jetzt eine Entscheidung treffen. Das ist wichtig. Ich möchte nicht, dass du hier aus diesem Gottesdienst rausgehst und dass du in diesem Zustand rausgehst, wo du dich wie weit weg fühlst, wo du dich wie getrennt fühlst. Ja, das Wort Gottes sagt, er hat die, die fern waren, in Christus nahe gemacht. Und deswegen, wenn du Jesus noch nie aufgenommen hast in deinem Leben, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten. Oder wenn du ihn mal aufgenommen hast, aber dann hast du dein Leben gelebt und bist einfach mit den Sorgen und Nöten dieser Welt einfach, bist du wieder einfach abgeirrt und ohne Jesus unterwegs gewesen und heute Morgen bist du hier und du weißt genau, ich muss ganz neu einen Anfang machen. Ich muss ganz neu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Sei du der Herr meines Lebens und niemand sonst. Ja, ich möchte dieses Versprechen einfach dir nachzufolgen, bei dir zu sein, erneuern heute Morgen. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich beten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, bete ich auch mit dir und für dich. Oder aber wenn es so ist, dass du weißt, dass eine bestimmte Sünde oder eine bestimmte Sache in deinem Leben dich einfach trennt von dieser Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater, dann sagt das Wort Gottes, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und was du brauchst heute Morgen ist, dass du einfach ihm bekennst, dass du etwas falsch gemacht hast und dass du die Reinigung durch sein Blut empfängst heute Morgen. Und wenn dich das betrifft, das ist die dritte Gruppe von Personen, dann werde ich auch mit dir und für dich jetzt gleich beten. Und wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutrifft und du sagst, jawohl, ich möchte heute Morgen, Pastor Georg, dass du mit mir und für mich betest, ich möchte das festmachen, ich möchte ganz klare Sache mit Jesus machen, dann einfach da, wo du bist, hier im Raum, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, gib mir einfach ganz schnell ein Zeichen, sodass ich sehen kann und dann werden wir zusammen beten, einfach da, wo du bist, heb einfach deine Hand, streck deinen Arm aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte jetzt ganze Sachen machen. Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand dahin, Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach das festmachen. Dann streck einfach deine Hand so weit aus, dass ich sehen kann. Ja, ich sehe auch deine Hand, wunderbar. Halleluja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, auch du, ja, super, wunderbar. Ist noch jemand da, der jetzt einfach in diesen Aufruf mit eingeschlossen werden möchte. Ja, wir werden jetzt gleich zusammen beten. Ich werde mit euch beten und dann werde ich für euch beten, euch die Hand auflegen. Deswegen einfach, wenn du da dabei sein möchtest, gib einfach noch schnell ein Zeichen, sag, jawohl, hier bin ich, Herr. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Ja, Gott sieht deine Hand auch da, da hinten auch, ja, deine Hand, Gott sieht deine Hand. Es ist jetzt dein Moment. Du kommst zu ihm, du kommst nicht zu mir, du kommst nicht zu einer Kirche, du kommst nicht irgendeiner Institution, sondern du kommst zu ihm persönlich. Er möchte dir begegnen heute Morgen, der Auferstandene möchte dir begegnen und da, wo du fern warst, sollst du nahe sein. Halleluja. Und deswegen ganz schnell, wenn du jetzt einfach deine Hand gehoben hast, überall hier auf der Seite und auch da drüben, überall auf der Seite, wenn du deine Hand gehoben hast, einfach ganz schnell, komm hier zu mir nach vorne, wir wollen hier zusammen miteinander beten, ich möchte für dich beten, ich möchte mit dir beten und deswegen komm einfach zu mir nach vorne, komm einfach ganz schnell aus den Reihen raus und komm nach vorne und wir geben ihm mal kräftigen Applaus, Halleluja, herzlich willkommen, komm einfach ruhig hier nach vorne, komm einfach ruhig hier nach vorne, dass die anderen auch, genau, ruhig ein bisschen weiter darüber, genau, herzlich willkommen. Wunderbar, herzlich willkommen, super, herzlich willkommen, wunderbar, herzlich willkommen. Wen habe ich noch nicht begrüßt? Herzlich willkommen, genau, du darfst noch hier, dazwischen kommen, ja, genau, so, Halleluja, okay, Halleluja. Ist noch jemand, ja, du kommst auch noch dazu, komm, okay, stell dich einfach da dazu. Okay, wenn du über Livestream zuschaust, heute an diesem Ostersonntag, du darfst jetzt dich gleich im Gebet mit eins machen und dann, schreibst du uns hinterher, nachdem wir gebetet haben, eine E-Mail an wunder@glorylife.de und sagst uns, was passiert ist. Und dann wollen wir dir einfach was Kleines zuschicken auch. Auch letzten Sonntag hatten wir wieder Leute, die, es war interessant, ein Mann mit seiner Oma, der über Livestream zugeschaut hat, hat uns eine Mail geschrieben und gesagt, ich habe mit meiner Oma Jesus angenommen vor dem Bildschirm. Halleluja, danke Jesus. Ja, also wenn es bei dir der Fall ist, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Und jetzt schließen wir einfach alle unsere Augen. Alle, die im Raum sind, schließt einfach eure Augen. Und ihr, die hier vorne seid und jeder, der es auch sonst mit einfach zur Unterstützung nachsprechen möchte, sprich einfach laut mit deinem Herzen, weil wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden, sagt das Wort Gottes. Und deswegen sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast als meinen Herrn und Erlöser. Danke, Jesus, dass du wegen meiner Sünde gekreuzigt wurdest und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit ich neues Leben haben kann in dir. Herr Jesus, vergib mir, wo ich fern von dir gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo du nicht der Herr in meinem Leben sein konntest. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Und jetzt kannst du persönlich, wenn du eine persönliche Sache hast, kannst du es einsetzen, kannst sagen, Herr, vergib mir diese Sache. Dann sagen, vergib mir. Und das Wort Gottes sagt, wenn du ihn um Vergebung bittest, dann vergibt er dir nicht nur, sondern er reinigt dich auch durch sein Blut. Also sprich weiter und sag, danke Jesus für dein Blut, das vergossen wurde für mich. Und es mich jetzt reinigt von allem, was mich vom Vater trennt. Heiliger Geist, durch dich empfange ich jetzt das neue Leben, das in Jesus ist. Ich empfange Vergebung, ich empfange Reinigung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt lege ich euch einfach die Hände auf und ich sage, empfang Heiligen Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, frei und los. Frei, frei, frei, frei und los. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr, in ihrem Leben, Herr. Danke, dass du sie jetzt erfüllst mit deiner Liebe, Herr. Dass du sie erfüllst mit deiner Kraft, deiner Auferstehungskraft, Herr. Oh, ihr anderen, die ihr im Raum seid, betet einfach im Geist für die, die hier vorne stehen, weil da passieren wunderbare Dinge. Danke, Jesus, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das Gleiche sein wird, Herr. Sondern du hast sie bei ihrer Hand genommen und du hast gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Halleluja. Oh, ich spreche dir zu, du gehörst ihm, seine geliebte Tochter, nah an seinem Herzen. Ja, wie Maria Magdalena, nah an seinem Herzen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, wer zu dir kommt, den stößt du niemals hinaus, Herr. Sondern nimmst ihn an, Herr, als deinen geliebten Sohn. Und von heute an wirst du in allen Bereichen seines Lebens zu wirken beginnen und die Kontrolle übernehmen. Und deine Gunst und deine Liebe wird in seinem Leben wirksam werden. In Jesu Namen. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich danke dir, Herr, dass nichts und niemand sie mehr trennen kann von deiner Liebe, Herr, die in Jesus Christus ist. Nichts und niemand kann sie mehr trennen, Herr. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Siehe, ich mache alles neu, sagt der Herr. Und ich werde dich gebrauchen für mein Reich, sagt der Herr. Weil ich habe dich berufen. Und wo der Feind deine Berufung zunichte machen wollte, sagt Gott heute ganz neu, ich bin treu, ich bin treu. Was ich gesagt habe, werde ich tun. Was ich bestimmt habe, wird geschehen. Ich werde es in dir tun. Bleibe einfach nah an mir. Bleibe in dieser Einheit mit mir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und der Friede Gottes, Herr, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt jetzt sein Herz. Ja, ich spreche dir das zu. Empfang seinen Frieden. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Waschung deines Heiligen Geistes, Herr. Danke für dein mächtiges Werk der Auferstehung, Herr. Danke für dein mächtiges Werk der Erneuerung, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, Herr. Danke, dass du ihm gerade ganz persönlich begegnest. Wie die Frauen, als sie dir begegnet sind und sie haben deine Füße umschlungen, sich niedergeworfen, so danke ich dir, Herr, dass du ihm gerade begegnest, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, du gibst den Müden neue Kraft, Herr, den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Sie werden auffahren wie mit Flügeln des Adlers, sie werden nicht ermüden, sie werden nicht ermatten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft deines Heiligen Geistes. Jetzt fließt in ihr Leben hinein, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du dich in Jesus geoffenbart hast. Danke, dass du dich ihr gezeigt hast. Danke. dass es nie wieder vergessen wird. Halleluja. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, auch der über Livestream zuschaut und auch jeden, der sonst hier im Raum ist, Herr. Ja, dass jeder von uns heute an diesem Tag dir begegnet, sodass wir es nie vergessen. Gerade jetzt, Jesus, begegne du jedem Einzelnen ganz persönlich, Herr, an diesem Ostersonntag. Danke, Jesus. Danke für die Engel, die hier sind, Herr. Danke, dass deine Engel auch jeden begleiten, der hier vorne steht, jetzt hier bei diesem Aufruf nach vorne gekommen ist, Herr. Danke, dass du Engel für jeden von ihnen hast, Herr. Engel abgestellt hast, Herr. Für jeden Einzelnen von ihnen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke für deine Engel, Herr. Preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Und jetzt dürft ihr, die ihr hier vorne seid, dürft euch kurz umdrehen, weil hinter euch sind jetzt liebe Mitarbeiter von mir, die noch gerne weiter für euch beten möchten, wenn ihr das möchtet, noch mit euch rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und noch weiter für euch beten, wenn ihr das möchtet einfach. Genau. Und dann könnt ihr einfach noch kurz mit ihnen rübergehen in den Jugendgottesdienstraum, während wir hier dann Schluss machen. Genau, geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Genau, folgt einfach hier, da, genau. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, komm, das ist doch Grund zur Freude. Weißt du, neues Leben am Ostersonntag. Das ist das neue Leben. Geistlich, genauso wie körperlich, seelisch. Das ist das neue Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.